wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht. Ein Lied an tausend und mehr Lagerfeuern gesungen. Es hatte für viele der Generationen zwischen den beiden Weltkriegen in Deutschland einen ganz ähnlichen Identitätswert wie für eine spätere Generation etwa Satisfaction von den Rolling Stones. Es ist ein sehr deutsches Lied voller falscher Männerromantik, aber der Ernst Busch, der hat es etwas umgetextet. Und es während des Spanischen Bürgerkrieges 1937 vor Madrid seinen Kameraden von den internationalen Brigaden vorgesungen. Und in dieser Version kann man es tatsächlich nochmal hören und sogar singen. Ein Schuss Ironie, immer beigemischt. Und bedacht, dass dieses und jenes zur Zeit leider noch nur Wunsch ist. Nun ja, ich jedenfalls, ich singe es in Memoriam und als Hommage meinen Kameraden. Kameraden sagten mir damals von den Edelweißpiraten, den militanten, radikalen, antifaschistischen Jungen und Mädchen der 30er und frühen 40er Jahre, von denen die Nazis viele umgebracht haben und die für die Bourgeois noch heute kriminelles Lumpenpack waren und sind. Wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht, Fürsten in Lumpen und Loden, ziehen wir dahin, bis das Herz uns steht, Rebellen bis unter den Boden. Fidel gewandt in farbiger Pracht, trefft keinen zeitlich ihr Bund. Spießer und Spötter, ihr habt uns verlacht, uns ging die Sonne nicht unter. Ihr Herren der Banken, ihr Ritter vom Gold, bewahrt euren traurigen Blunder. Ihr Diener der Götzen vom Mammon und Sold, auch eure Welt brennt wie Zunde. Kämpfende Jugend im Sturmgebrauch, holt eure Götzen herunter. Mit euren Tempeln und Banken ist dann aus. Euch geht die Sonne bald unter. Verfolgt und verraten, vom Kerker bedroht, Freiwild für die Gestapo schergen. Zerfetzt und zerschossen, die Fahne blutrot, sie ging mit durch Tod und Verderben. Wir waren Verräter an Hitlers Staat und wir sind stolz auf unsere Verbrechen. Wir waren die Jugend des Hochverrats, uns konnte kein Gegner zerbrechen. Wir sind die Jugend des Hochverrats, uns soll kein Gegner zerbrechen.